sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel im Dezember wollen wir euch die Antifa, Zwei-Monat-Zeitung des VVN-BDA, also die Zeitung des Vereins der Verfolgten des Naziregimes, vorstellen. Anlass hierfür ist, dass unter anderem der VVN-BDA seine Gemeinnützigkeit verloren hat, beziehungsweise diese vom Berliner Finanzamt aberkannt wurde. Das absurde Konstrukt ist, dass der VVN-BDA im Verfassungsschutzbericht Bayern als links extremistisch bezeichnet wird. Aber zurück zur Antifa. Sie erscheint auf 32 Seiten alle zwei Monate und ist online unter antifa.vvn-bda.de zu finden. Dort könnt ihr auch die gesamte Ausgabe online lesen oder bestellt sie beim VVN-BDA in Berlin, Magdalenenstraße für 2,50. Der Schwerpunktstext bzw. das Spezial zum Wiederaufbau des Berliner Schlosses der aktuellen November-Dezember-Ausgabe der Antifa haben wir euch eingelesen. Dann ein Artikel zu den Aberkennungen der Gemeinnützigkeit von linken Vereinen. Anschließend ein Artikel zur Verfolgung von Menschen, die beim sogenannten Komitee mitgemacht haben sollen, bis nach Venezuela. Und abschließend ein Blick auf den Steinkohleabbau in Kolumbien. Die Steinkohle wird dann hier verstromt. Der erste Artikel ist aus der Antifa, der Zeitung des VVN-BDA. Und wie gesagt, es umfasst einerseits diese Antifa, die alle zwei Monate erscheint, 32 Seiten normale Zeitung in Anführungszeichen. Und dann enthält es nochmal 16 Seiten aus den Verbänden, wie sich das nennt, also aus dem VVN-BDA, Ruhrgebiet, die haben eine Seite, beziehungsweise NRW, dann Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, etc. Und so berichten also dann die einzelnen Landesverbände des VVN-BDA, was sie gerade an wichtigen Themen haben. Und der Rest der Antifa, also 32 Seiten, sind eben die normale, in Anführungszeichen, Zeitung. Und online, wie gesagt, findet ihr sie unter antifa.vvn-bda.de. Und der Artikel, der aus dem November, Dezember, den wir euch jetzt zu Gehör bringen, da geht es um das Berliner Stadtschloss, aber es gibt ja auch zum Beispiel die Garnisonskirche in Potsdam, die aufgebaut werden soll, oder die inzwischen schon aufgebaute Innenstadt in Frankfurt am Main. Aber hier soll es ums Berliner Schloss jetzt gehen oder ums Humboldt-Forum. Und der Artikel aus der Antifa heißt Vorwärts in die Vergangenheit. Erster Akt. Die Auferstehung des Berliner Stadtschlosses. 100 Jahre, nachdem die Novemberrevolution den Potentaten hinweggefegt hat, der Millionen Menschen im Ersten Weltkrieg verheizt hatte, ist das Symbol seiner Herrschaft in der Mitte des neuen Berlin wiederauferstanden. Das Berliner Stadtschloss. Auf die Idee musste erst mal einer kommen. Und das war der mecklenburgische Adelsspross Wilhelm von Bodien. Schon Ende der 80er Jahre hatte er sich dem Kreis der Freunde der preußischen Schlösser und Gärten um den vormaligen Chefarisierer der Deutschen Bank, Hermann Josef Abst, angeschlossen und fand dort in Speerverleger und Verehrer Jobst Siedler und Hitlerbiograf Joachim Fest engagierte Mitstreiter für seine Idee. Beide wurden in dem von Bodien initiierten Förderverein für das Berliner Schloss aktiv. Kaum war 1992 die Entscheidung gefallen, Berlin zur Hauptstadt des nunmehr wieder größeren Deutschlands zu machen, schlug der Freundeskreis vor, das in der Öffentlichkeit bereits völlig vergessene Schloss als Schloss Attrappe wieder erstehen zu lassen. Der Berliner Senat stellte den Ort leihweise zur Verfügung. Auf die bei der öffentlichen Vorstellung des Projekts von Journalisten geäußerten Bedenken, was wohl im Ausland gesagt würde, wenn das Schloss wieder aufgebaut würde, von dessen Balkon Wilhelm II. Die Brandrede hielt, mit der Erste Weltkrieg ausgerufen wurde, fand Bodin eine diplomatische Antwort. Er konnte die französische Monumentalmalerin Catherine Pfeff gewinnen, das Schloss auf Leinwand zu malen. Dem Deutschlandfunk erzählte er dazu 2012, er habe gedacht, Mensch, die Franzosen, die waren doch über 100 Jahre unser stärkster Erzfeind überhaupt. Wenn ich diese Catherine Pfeff dazu kriege, als Französin das preußischste aller Preußenschlösser zu malen, habe ich doch die Journalisten im Griff. 2011 schreibt Bodin in einem 44-seitigen, vierfarbigen Berlin-Extrablatt des Fördervereins Stolz, damit mit der gemalten Schlossattrappe der Verfasser beeinflussten wir auch den internationalen Strukturwettbewerb für die Spreeinsel, bei dem die drei Siegerentwürfe die Kubatur und den Grundriss des Schlosses weitestgehend übernahmen. Unsere Freunde finanzierten auch unsere gesamte Öffentlichkeitsarbeit sowie die Sammlung von Archivmaterial, Daten und Fakten, mit denen wir schon 2002 die Internationale Kommission Historische Mitte Berlin beeindruckten. Aufgrund ihrer Empfehlung traf der Deutsche Bundestag danach seine Grundsatzentscheidung zum Wiederaufbau des Schlosses. Die Empfehlung, tatsächlich auf drei Seiten des Kubus die Fassaden des Hohenzollernschlosses nachzubauen, war in der Kommission nur mit knapper Mehrheit gefallen. Der Bundestag übernahm sie nahezu mit Zweidrittelmehrheit. Die 2011 vom Haushaltsausschuss des Bundestages nur gegen die Stimmen der Linken bewilligten Kosten von 590 Millionen Euro werden weitgehend aus Steuermitteln aufgebracht. Der Förderverein will Spenden in Höhe von 80 Millionen Euro akquirieren. Ursprünglich war das Stadtschloss im 15. Jahrhundert vom brandenburgischen Kurfürst Friedrich II. Errichtet worden. Das Land dafür nahm er kurzerhand den Einwohnern der damaligen freien Städte Berlin und Köln weg, was 1448 zu einem Volksaufstand führte, der unter der schönen Bezeichnung Berliner Unwille in die Geschichte einging. Dennoch wurde der Bau 1451 fertiggestellt und war über Jahrhunderte der Fürsten-, Königs- und Kaisersitz der Hohenzollern. Dabei erfuhr der Bau immer wieder wesentliche bauliche Veränderungen, mit denen er dem jeweiligen Stil der Zeit angepasst wurde. Die 1854 eingeweihte Rundkuppel machte es zum dominierenden Bau der Spreeinsel und der Residenzstadt Berlin. Als 30 Jahre später der Bau des Reichstags begann und dort ebenfalls eine Kuppel vorgesehen war, setzte Wilhelm II. Durch, dass diese auf keinen Fall höher ausfallen durfte als diejenige, die sein Schloss krönte. Als Sitz der preußischen Könige und deutschen Kaiser war das Schloss Symbol ihrer Herrschaft. Es ist also verbunden mit der Erinnerung an Sozialistengesetze, Kolonialkriege, den Völkermord an Name und Herero und vor allem an den Ersten Weltkrieg, mit dem Wilhelm II. Die deutschen Ansprüche, Weltmacht zu werden, durchsetzen wollte. Der Fördeverein schreibt auf seiner Homepage: Mit dem Bau des Humboldt-Forums in der Gestalt des Berliner Schlosses gewinnt die Mitte Berlins ihre ursprüngliche Identität zurück. Das Schloss tritt wieder in einen Dialog zu den historischen Gebäuden der Stadt und gibt ihnen ihre frühere Bedeutung zurück. Aus bislang dort fast zusammenhanglos stehenden Einzelgebäuden wird wieder ein Ensemble von Weltgeltung. Das in den Kunstgeschichten vor dem Krieg gepriesene architektonische Gesamtkunstwerk Berlin ist wieder da. Ganz so, als hätte es den Zweiten Weltkrieg, in dem das Schloss zerstört wurde, gar nicht gegeben. Zweiter Akt, das Humboldt-Forum. Auch die Internationale Kommission Historische Mitte Berlin hatte offensichtlich eine zumindest schwache Ahnung davon, dass die historisierende Rekonstruktion des Kaiserschlosses, vor allem in Verbindung mit dem Abriss des Palastes der Republik, der für die DDR moderne stand, in einer kritischen öffentlichen Debatte als das wahrgenommen werden könnte, was sie ist. Ausdruck einer Tendenz zum Revisionismus. Das war wohl ein wesentlicher Grund für den damaligen Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Klaus-Dieter Lehmann, den Berliner Senat und den Beauftragten der rot-grünen Bundesregierung für Kultur und Medien, Michael Naumann, schon im Vorfeld der Schlossentscheidung ein Papier vorzulegen. Darin schlug er vor, die außereuropäischen Sammlungen der staatlichen Museen zu Berlin aus ihrer städtischen Randlage in Dahlem in die direkte Nachbarschaft der Museumsinsel zu holen. Damit entstünde eine einmalige Konzentration der Kulturen der Welt in der Mitte Berlins, mit der Leitidee beider Brüder Humboldts. Während die Museumsinsel mit ihren archäologischen Sammlungen und den der abendländischen Kultur dem humanistischen Bildungsideal Wilhelm von Humboldts entspricht, könnte der Schlossplatz im Süden der Museumsinsel gelegen, die außereuropäischen Kulturen des jetzigen Dahlemmer Museumsquartiers aufnehmen. Dieses Konzept entspräche dem Denken des Weltbürgers Alexander von Humboldt. Zugleich spricht er davon, das Verhältnis Deutschlands zu den Kulturen der Welt könne darin neu bestimmt werden, was seine Gestaltung zu einer nationalen Aufgabe mache. Die Ethnologin Beate Binde spricht in diesem Zusammenhang von geplantem Kosmopolitanismus. Zentriert um die Begriffe Begegnung, Offenheit und kulturelle Erfahrung wird das Humboldt-Forum als Reflexionsraum entworfen, in dem das Nationale innerhalb einer sich globalisierenden Welt verstetigt werden kann und zugleich von der Toleranz und Offenheit der deutschen Nation spricht. Vor allem aber spiegelt sich in der Gegenüberstellung von abendländischer Kultur auf der Museumsinsel und außereuropäischen Kulturen, die im Humboldt-Forum Platz finden sollen, das ganz alte Denken vom eigenen und Fremden, das untrennbar mit dem kolonialen Rassismus und der damit verbundenen Kategorisierung von Menschen und ihrer Kultur verbunden ist. Wie unangemessen dies ist, wird allein schon deutlich, wenn wir an das Pergamon-Museum denken, das tatsächlich ein Museum des antiken Orient ist, zu dem eben auch die griechischen Eroberungen und Gründungen rund um das Mittelmeer gehörten. Viele von uns kennen den namensgebenden Fries aus Peter Weiß' Ästhetik des Widerstands, der ihn als Dokument der schon in den frühen Klassengesellschaften vorhandenen Ahnung von Geschichte als Geschichte von Klassenkämpfen interpretiert und ihm so eine tragende Rolle in der Menschheitsgeschichte zugewiesen hat. Damit steht er in deutlichem Kontrast zum aktuellen Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Partzinger, zugleich einer der drei Gründungsintendanten des Humboldt-Forums, der von diesem erwartet, es könne durch Erfahrung mit außereuropäischer Kultur und Kunst die Menschen neugierig machen und für andere Welten begeistern und so neue Formen des Umgangs mit dem Fremden und dem Anderen befördern. Dieser Geist, der vordergründig dem Denken des Weltbürgers Alexander von Humboldt zu widersprechen scheint, ist allerdings nicht ganz so fern vom Namensgeber und anderen Entdeckern. Wer in den letzten 500 Jahren in der neuen Welt, auf dem schwarzen Kontinent im Orient oder in der Südsee auf Forschungsreise war, tat dies notwendig in engem Einvernehmen mit den kolonialen Strukturen. Reiseerlaubnis und Reisewege, logistische Unterstützung waren kaum ohne Kooperation mit den jeweiligen Kolonialherren zu haben. Oft haben sie auch die Reisen direkt finanziert. Diese Unterstützung war ohne Gegenleistung nicht zu haben. Die Entwicklung moderner Wissenschaften wie beispielsweise der Geographie, Geologie, Biologie und ganz besonders der Ethnologie oder auf gut Altdeutsch Völkerkunde ist ohne die koloniale Expansion Europas schlicht nicht denkbar. Ja, Alexander von Humboldt war ein aufgeklärter Europäer. Und ja, er hat sich immer wieder kritisch gegenüber der Kolonialpolitik und der Behandlung der Kolonisierten geäußert. Dennoch hat die Initiative Nur Humboldt 21 2013 in ihrem Moratorium für das Humboldt-Forum im Berliner Schloss auch diese Namensgebung kritisiert und sich mit ihren Kritikern öffentlich auseinandergesetzt. Auch Humboldt war auf seiner berühmten Reise nach Südamerika vom Orinoco zum Amazonas auf Kooperation mit der spanischen Kolonialmacht angewiesen. Nicht nur erhoffte sie sich von ihm Hinweise auf die bessere Nutzung der zahlreichen Bergwerke, sein Pass mit dem Siegel des spanischen Königs verpflichtete ihn nach außen zur Loyalität gegenüber der spanischen Krone und deren Repräsentanten. In seinem Buch schrieb er selbst: Ich übergab während meines Aufenthalts in Amerika den Statthaltern der Provinzen Abschriften des von mir gesammelten Materials über die Geographie und Statistik der Kolonien, das dem Mutterlande von einigen Nutzen sein könnte. Auch in einem weiteren wesentlichen Punkt unterschied sich Humboldt in keiner Weise von anderen Reisenden seiner Zeit. Wie fast alle war er der Meinung, dass die Menschen, die er traf und ihre Kulturen kategorisiert, inventarisiert und in Museen gebracht werden mussten, um sie als Zeugnisse einer baldigen Vergangenheit zu bewahren. So grub er auf der Rückreise vom Orinoco gegen erheblichen Widerstand der ansässigen Bevölkerung in der Höhle von Ataruipe Skelette Verstorbener aus, verpackte sie und nahm sie für anthropologische Forschungszwecke einfach mit. Wenn er in seinem Buch schreibt, es wird in beiden Amerikas überhaupt kein dauerndes Glück geben, als bis diese durch lange Unterdrückung zwar gedemütigte, aber nicht erniedrigte Rasse alle Vorteile teilt, welche aus den Fortschritten der Zivilisation und der Vervollkommnung der gesellschaftlichen Ordnung hervorgehen, so macht das in Kürze deutlich, dass auch die preußische Lichtgestalt zwar konkrete Begleiterscheinungen der kolonialen Expansion kritisch betrachtete, aber keineswegs ihre zivilisatorische Mission. Dritter Akt, koloniale Trophäen reloaded. Der hochtrabend formulierte Anspruch des Humboldt-Forums ist, indigene Völker in seine künftige Arbeit als Haus der Kulturen der Welt einzubeziehen. In diesem Sinne war 2013 eine kleine Delegation aus Kolumbien zu Gast in Berlin-Dahlem. zwei Vertreter der Kogi, einer heutigen 18.000 Menschen zählenden Gruppe, die sich vor den anrückenden Spaniern in das unwirtliche Küstengebirge zurückziehen und so ihre Kultur weitgehend erhalten konnten, waren eingeladen, Auskunft zu geben über zwei Sonnenmasken, die sich seit 100 Jahren im Depot der Stiftung Preußischer Kulturbesitz befinden. Hergestellt wurden die Masken in der Mitte des 15. Jahrhunderts, kurz vor der Ankunft der Spanier in Mittelamerika. Kaum haben die beiden Gäste, ein Priester und politischer Vertreter der Kogi, die Masken gesehen und in einem Ritual Kontakt zu ihnen hergestellt, fordern sie ihre Rückgabe. »Wir sind ihre lebenden Söhne. Wir möchten mit ihnen sprechen und in Kontakt sein«, sagt der Sprecher José de los Santos Sauna Limaco. Das sieht Gründungsintendant Patzinger offensichtlich anders. Juristisch gäbe es keinen Anlass zur Rückgabe. Die hätte gegenüber der Stiftung Preußischer Kulturbesitz statt gegenüber der Kuratorin hervorgebracht werden müssen. Man könne, falls die konservatorischen Gegebenheiten dies zuließen, über eine Ausleihe sprechen. Man müsse eine gemeinsame Form finden. Am 18. Dezember 1973 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen in ihrer Resolution 3187 zunächst in der Präambel an die Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker von 1960 und die UNESCO-Konvention von 1970 erinnert. Sie kommt dann auf die häufig als Ergebnis kolonialer oder fremder Besatzung erfolgte Wegnahme von Kunstwerken und drückt ihre Überzeugung aus, dass deren Rückerstattung den schweren Schaden wiedergutmachen werde. Als operative Schlussfolgerung wird bekräftigt, dass die unverzügliche und kostenlose Rückerstattung von Kunstgegenständen, Denkmälern, Museumsstücken, Manuskripten und Dokumenten insofern geeignet ist, die internationale Zusammenarbeit zu stärken, als sie eine gerechte Entschädigung für den zugefügten Schaden darstelle. 2004 kommt Thomas Fitschen in einem sehr informativen Artikel 30 Jahre Rückführung von Kulturgut zu dem Schluss, 30 Jahre nach der Rede Mobutus kann der Versuch Zaires, in der Generalversammlung ein Recht der Entwicklungsländern auf Rückführung von Kulturgut zu reklamieren, welches sie zu Zeiten kolonialer und anderer Form politischer Fremdherrschaft verloren haben, nur als gescheitert betrachtet werden. Das Bild in Deutschland ist tatsächlich trostlos. Auch in der BRD gab es in den 1970er Jahren unter Ethnologen im Allgemeinen und Museumsethnologen im Besonderen wissenschafts- und museumskritische Ansätze. Das Völkerkundemuseum in Frankfurt am Main und das Überseemuseum Bremen veränderten ihre Konzepte fundamental im Sinne einer Abkehr von der Tradition des Museumtempels, in dem vorwiegend Raubgut ausgestellt war, zugunsten aufklärerisch-emanzipatorischer Bildungsarbeit mit dem Ziel der Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit. 1990 wurde der Direktor des Überseemuseums entlassen. Wenige Jahre später wurden die alten Prunkstücke des Museums wieder aus den Magazinen geholt und stolz zur Schau gestellt. Die Völkerkundemuseen stehen so bis heute in der Tradition, aus der sie kommen. Zunächst, wie andere Museen auch, als königliche Kunstkammern entstanden. Dann als Symbole imperialer Macht und Überlegenheit des Deutschen Reiches und seines stolzen Bürgertums und ihrer Städte gebaut. Gefüllt mit Trophäen kolonialer Expansion und Aneignung der Welt. Ach so, da war noch etwas. Der Vorschlag durchaus honoriger Personen wie Hennig Melber, deutsch-namibischer Afrikanist und politischer Aktivist, im Humboldt-Forum einen Gedenkraum für die Opfer des deutschen Kolonialismus einzurichten. Dagegen wendet Jürgen Zimmer, Professor für die Geschichte Afrikas an der Universität Hamburg, ein: Anstatt auf einen Gedenkraum des Kolonialismus zu setzen, sollte die Zivilgesellschaft dafür streiten, das Humboldt-Forum insbesondere in der Geschichte seiner Objekte zu dekolonisieren. Das wäre Aufgabe genug. Die Benin-Bronzen als eindeutige Raubkunst und spektakulärste Objekte müssen erst restituiert und dann als Leihgaben gezeigt werden. In einem Forum, das man zumindest in einem substanziellen Teil Benin-Forum nennt. Ein Gedenkort darin wäre dann obsolet. Das Benin-Forum wäre der Gedenkort. Wahrscheinlicher ist, dass eintritt, was der Documenta-Kurator Bonaventura Dikung erwartet, die Deutschen bauen sich ein Museum, um darin Objekte aus dem Nicht-Westen zu zeigen. Dieses Museum liegt am Schlossplatz, nicht fern von der alten Nationalgalerie, die ausschließlich Objekte des Westens beherbergt. Da inszeniert man wieder den alten Gegensatz von wir und die. Solange wir das tun, werden wir nie in der Lage sein, Ereignisse wie etwa in Beirut, Paris oder Bamako zu verstehen. Es gibt kein Wir und kein Sie, weder politisch noch kulturell. von der Antifa kommen wir zur, also von der Zeitung des VVN-BDA kommen wir zur Kontraste, der Zeitung für Selbstorganisation. Und diese hat gleich auf der Dezemberausgaben-Titelseite einen Artikel und den wollen wir euch jetzt zu Gehör bringen. Und dieser heißt: Finanzämter sprechen Vereinen die Gemeinnützigkeit ab. Das zuständige Finanzamt hat dem DEMOZ, Demokratisches Zentrum Ludwigsburg, Verein für politische und kulturelle Bildung aus Baden-Württemberg, die Gemeinnützigkeit aberkannt. Damit ist erstmals ein lokaler Verein von den Folgen des Attac-Urteils betroffen. Anfang November traf es zudem die Bundesvereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, VVN-BDA. Der Verein muss seine Verfassungstreue nachweisen, weil er im Bayerischen Verfassungsschutzbericht erwähnt wird. Seit 40 Jahren bietet das DEMOZ einen für alle Menschen offenen sozialen Treffpunkt mit zahlreichen Kultur- und Politikangeboten. Ohne den Status der Gemeinnützigkeit sind wir in unserer Existenz bedroht, erklärte Yvonne Kratz, Vorstandsmitglied des DEMOZ. Für das kulturelle Leben in der Stadt ist ein vielfältiges, für alle zugängliches Programm entscheidend. Mit Attac und Campact waren bislang nur große Vereine mit dem Vorwurf konfrontiert, zu politisch zu handeln. Das Finanzamt wirft dem DEMOZ vor, dass es sich politisch positioniert, beispielsweise durch kapitalismuskritische Veranstaltungen, die im Rahmen des Programms 2017 zu den Themen Kapitalismus, was ist das und was können wir dagegen tun oder Einführung in die Idee des Anarchismus stattgefunden hatten. Zudem kritisierte das Finanzamt, dass die Angebote des DEMOZ nicht der Allgemeinheit dienen. Schließlich seien rechtsextreme Menschen von den Veranstaltungen ausgeschlossen. Gegenüber dem Anspruch, der Volksbildung und einer offenen, demokratischen Diskussion zu dienen, ist laut Text neben dem Impressum festzustellen, dass der Verein DEMOZ ausdrücklich auch Personen von seinen Veranstaltungen ausschließt, heißt es in einem Schreiben des Finanzamts Ludwigsburg vom 11. Juni 2019. Die Auffassung des Finanzamts ist rechtlich nicht haltbar, sagt Sarah Linkeln, Juristin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF, die das DEMOZ juristisch begleiten. Das Finanzamt hat ein viel zu enges Verständnis von politischer Bildung. Politische Bildung muss überparteilich sein, aber nicht wertneutral. Eine lebendige Demokratie braucht diese Räume gesellschaftspolitischer Debatten. Zum Fall VVN-BDA erklärt Stefan Diefenbach-Trommer von der Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung: Natürlich müssen gemeinnützige Organisationen sich im Rahmen des Grundgesetzes bewegen. Doch in der Abgabenordnung wird die Beweislast umgedreht. Demnach müssen nicht Finanzamt oder Verfassungsschutz beweisen, dass ein Verein verfassungswidrig handelt, sondern die Organisation muss ihre Verfassungstreue beweisen. Das ist praktisch unmöglich und eine Umkehrung des Rechtsstaatsprinzips. Die Allianz, in der sich mehr als 130 Vereine und Stiftungen zusammengeschlossen haben, fordert daher, diese formelle Regelung zu streichen. Sonst seien gemeinnützige Organisationen von der unbewiesenen Einschätzung eines beliebigen Amtes für Verfassungsschutz abhängig. Jetzt kommen wir zu einer Pressemitteilung, die auch online zu finden ist, und zwar unter www.ende-aus.net. Und diese ist für die Aufhebung der Haftbefehle im Komiteeverfahren. Also es geht um Menschen, die Mitte der 90er aktiv waren und dann untergetaucht sind und nun in Venezuela wurde wieder muss ein Mensch sagen, jemand von ihnen verhaftet. Und es geht hier um einen der wenigen offenen Haftbefehle gegen Linke, nicht um 500 offene Haftbefehle gegen Nazis, die es in der BRD gibt, sondern es geht um Menschen, die vor über 20 Jahren aktiv waren. Und nun in Venezuela wurde Peter verhaftet. Und hier ist so die Pressemitteilung. Am 16. November 2019 wurde Peter Kraut am Flughafen El Vigia, Venezuela, festgenommen. Er war auf dem Weg nach Caracas, um dort Freundinnen und Freunde aus Deutschland abzuholen. Peter Kraut, Bernhard Heidbreder und Thomas Walter wird von der Bundesanwaltschaft vorgeworfen, der aufgelösten Gruppe das Komitee angehört zu haben. Ende 1994 und im Frühjahr 1995 trat die militante Gruppe, das Komitee, zweimal in Erscheinung. Die erste Aktion war ein Brandanschlag auf ein Gebäude der Bundeswehr, um die Zusammenarbeit des deutschen und türkischen Militärs im Krieg gegen die kurdische Bevölkerung in der Türkei offenzulegen. Die zweite Aktion scheiterte. Das Komitee versuchte, die Baustelle des Abschiebegefängnisses in Berlin-Grünau zu zerstören. Es blieb bei der Vorbereitung des Anschlags. Nach dem Scheitern dieser Aktion gerieten Bernhard, Peter und Thomas auf eine Fahndungsliste und tauchten unter. Bei beiden Aktionen der Gruppe kam kein Mensch zu Schaden. Bernhard, Peter und Thomas stellten 2016 bzw. 2017 Asylanträge in Venezuela. Peter weist sich momentan mit einem provisorischen Dokument aus. Er und seine beiden Genossen, Thomas Walter und Bernhard Heidbreder, warten seit 2,5 bzw. 3,5 Jahren auf eine positive Entscheidung der Nationalen Flüchtlingskommission in Caracas, CONARE, zur Anerkennung als politische Flüchtlinge. Das provisorische Dokument garantiert ihnen den Schutz und die Bewegungsfreiheit im Land. Als die Polizei am Flughafen das ihr offenbar unbekannte Dokument überprüfte, tauchte im Polizeicomputer Peters Interpol-Haftbefehl von der Bundesanwaltschaft am 16.08.2019 erneuert auf. Daraufhin erfolgte seine Festnahme. Vom 16.11. an saß Peter tagsüber im Interpol-Büro am Flughafen und wurde abends zum Übernachten in ein Gebäude der Kriminalpolizei gebracht. Noch in El Vigia wurde er einer Richterin vorgeführt, die die Fortdauer seiner Haft anordnete. Am 23.11. wurde Peter nach Caracas verbracht, wo vor dem höchsten venezolanischen Gericht, TSJ, Tribunal Supremo de Justicia, überprüft werden soll, ob die Festnahme gerechtfertigt war. Bis jetzt wird er bei Interpol in Caracas festgehalten. Eine Haftprüfung vor dem TSJ hat noch nicht stattgefunden. Der Fall von Peter ist identisch mit dem von Bernhard Heidbreder, bei dem schon ein Urteil des TSJ gefällt wurde, das die Auslieferung nach Deutschland ausschließt. Das TSJ stellte fest, dass die Bernhard vorgeworfenen Taten, unter anderem die Verabredung 1995 zur Sprengung eines leerstehenden Gebäudes, das zum Abschiebegefängnis umgebaut werden sollte, in Venezuela schon längst verjährt sind. Die Festnahme von Peter wurde von der Bundesanwaltschaft veranlasst, obwohl diese weiß, dass in Berns identischem Fall bereits rechtskräftig entschieden wurde, dass Venezuela die Auslieferung ablehnt und auch in Peters Fall ablehnen wird. Es ist die Verpflichtung der Bundesanwaltschaft, den Interpol-Haftbefehl für Venezuela aufzuheben, da der Ausgang von Peters Auslieferungsverfahrens bereits klar ist. Die Auslieferung wird abgelehnt werden. Unter solchen Umständen ist allein das Betreiben des Auslieferungsverfahrens missbräuchlich und dies umso mehr, wenn die Durchführung dieses Verfahrens mit Haft verbunden ist. Dass die Bundesanwaltschaft weiterhin den internationalen Haftbefehl aufrechterhalten hat, der zur Inhaftierung Peters führte, kommt einer mittelbaren Freiheitsberaubung gleich. Es braucht eine gemeinsame Anstrengung, um Peter aus dem Knast herauszuholen. Es muss Öffentlichkeit für Peters Freilassung hergestellt und Druck auf die Bundesanwaltschaft ausgeübt werden, den Haftbefehl für Venezuela aufzuheben. Wir benötigen auch wieder Geld, um die Anwältinnen zu bezahlen. Haltet euch auf dem Laufenden, was weiter passiert. Wir werden über die Internetseite Ende-Ausnet informieren. In unserem letzten Artikel aus den Lateinamerika-Nachrichten vom November geht es um die Decolonization, also die Entkohleindustrialisierung. Und zwar geht es um Aktionen im Oktober, die unter dieser Decolonization-Kampagne gelaufen sind. Eine kleinere Aktion vor der größeren Ende-Gelände-Aktion jetzt Ende November. Und der Artikel heißt, wo kommt die Kohle her? Die kolumbianische Mine El Gerichon zeigt, dass lokaler Kohleausstieg nicht ausreicht. Vielfältige Kämpfe wie die Besetzung des Hambacher Forstes oder die Anti-Kohlekraft-Kampagne Ende Gelände haben die Tagebaulandschaften in Deutschland in das Bewusstsein der Menschen gebracht. Doch mit einem Ausstieg aus der Förderung von Braunkohle in Zentraleuropa ist die Klimakrise längst nicht beendet. Stattdessen wird Kohle aus anderen Regionen importiert. Einer der größten Lieferanten ist die Mine El Cerrejón in der kolumbianischen Region La Guajira. Anfang Oktober protestierten in Deutschland verschiedene Gruppen unter dem Namen Decolonize Europe für einen weltweiten Kohleausstieg. Das Bündnis führte unter anderem in Dortmund, Hamburg und Bremen Demonstrationen und Blockaden durch. Es fordert einen vollständigen Ausstieg aus der Verstromung von Kohle als ersten Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit. Denn ein europäischer Ausstieg aus der Kohleförderung verlagert den Kohleabbau nur in andere Regionen. Steinkohletagebaue weiten sich dort aus, wo sie häufig nicht sichtbar sind. Der Tagebau El Cerrejón im Norden Kolumbiens ist die größte Mine Lateinamerikas und mittlerweile die größte Steinkohlegrube der Welt. In Europa wird die Kohle verstromt und CO2 in die Atmosphäre freigesetzt. Doch die Folgen spürt man in Europa wesentlich schwächer als vor Ort. Die, die von der Kohle profitieren, sind nicht die, die unter den Folgen leiden. Dabei ist der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromgewinnung in Kolumbien überraschend hoch. Allein die Wasserkraftwerke liefern 85% der elektrischen Energie. Gleichzeitig wird in Kolumbien Steinkohle gefördert, wie sonst nur in den USA oder Russland. 2017 wurde in La Guajira und der südlicheren Region Cesar knapp 90 Millionen Tonnen aus der Erde geholt. Fast die gesamte Steinkohle wird exportiert. Der Kohletagebau El Cerrejón und andere Minen gehören meist multinationalen Konzernen, die diese Kohle aus dem nahegelegenen Karibikhafen Puerto Bolívar direkt nach Europa verschiffen lassen. Auch nach Deutschland, wo Energiekonzerne wie RWE, E.ON und Vattenfall sie zur Stromgewinnung nutzen. Die BewohnerInnen der Dörfer rund um die Mine El Cerrejón leiden unter ständigen Sprengungen, verschmutztem Regenwasser und der Belastung durch Schwefelsäure im Rio Rancheria. Auch Räumungen ganzer Gemeinden für den Kohleabbau und paramilitärische Gruppen sind eine ständige Bedrohung. Nicht nur die unmittelbaren Folgen setzen dem Land zu, denn die Kohle kommt in anderer Form zurück. Die Verstromung von Steinkohle ist ebenso ineffektiv und dreckig wie die von Braunkohle. Um die gleiche Menge Energie zu gewinnen, wird bei der Verbrennung von Steinkohle im Vergleich zum Diesel 40% mehr CO2 festgesetzt. Damit ist die Steinkohle ein Anheizer des Klimawandels. Laut den Vereinten Nationen ist Kolumbien einer der extrem betroffenen Staaten. Mindestens die Hälfte der Fläche ist besonders anfällig für klimatische Veränderungen. Weite Teile der küstennahen Gebiete liegen nur wenige Zentimeter über dem Meeresspiegel und werden bereits jetzt häufig überflutet. Gleichzeitig schmelzen die Andengletscher, deren Abflüsse die Bevölkerung seit Jahrhunderten mit sauberem Wasser versorgen. In La Guajira wird Letzteres knapp, auch wegen des Kohleabbaus. Allein die Mine El Cerrejón verbraucht täglich 17 Millionen Liter Wasser. Im Rahmen der Proteste von Decolonize Europa im Ruhrgebiet sagte die kolumbianische Aktivistin Maria Fernanda Herrera Palomo gegenüber der Online-Zeitung scharflinks.de dazu, in La Guajira schützen indigene Wayuu und afrokolumbianische Gemeinden den für sie lebensnotwendigen Fluss Arroyo Bruno vor der Zerstörung durch den Kohleabbau. Wir schließen uns mit unseren Aktionen, diesen mutigen Kämpfen an. Deshalb blockieren wir hier die Blutkohle. Klimagerechtigkeit ist ein schwer greifbarer Begriff. Am Rande von El Cerrejón haben die Menschen den Zusammenhang verstanden. Hier wird die Kohle abgebaut und die Landschaft zerstört. Ihre Lebensgrundlage verschwindet. Ich wünsche mir, dass die Menschen in Deutschland sich bewusst werden, wo die Kohle herkommt, die sie konsumieren, und über die Konsequenzen, zitiert Decolonize Europe, Luz Angela Uriana Epayu, Bewohnerin eines Dorfes am Rande des riesigen Tagebaus. Über 19 indigene und afrokolumbianische Gemeinschaften wurden für den Tagebau von El Cerrejón zwangsumgesiedelt, oft mit brachialer Gewalt. Die Entschädigungen ersetzen nicht den Verlust der Lebens- und Einkommensgrundlagen. Wirtschaftliche und soziale Strukturen werden zerstört. Ehemalige Kleinbauernfamilien landen in Vorstadtsiedlungen. Wer sich wehrt, muss in La Guajira mit Morddrohungen rechnen. Das zeigt das Beispiel der Fuerza de Mujeres Wayú, der Organisation der indigenen Wayú-Frauen. Im April 2019 erhielten sie von Paramilitärs der Aguila Negras, Schwarzer Adler, Drohbriefe. In Cesar wurden allein zwischen 1996 und 2006 59.000 Menschen vertrieben und 2.600 ermordet. Vor Gericht bestätigen die paramilitärischen Milizen in vielen Fällen, dass sie von Drummond, einem der Minenbetreiber, beauftragt wurden. Die Morde und die Finanzierung paramilitärischer Einheiten stellen nur die Spitze des Eisbergs dar. Arbeiter klagen regelmäßig über fehlende Gewerkschaftsfreiheit, zu lange Arbeitszeiten und schlechten Gesundheitsschutz, so Alirio Uribe, Menschenrechtsanwalt in einer Informationsbroschüre von Decolonize Europe. Diese Zustände sollen auch in Europa nicht länger unbekannt bleiben. Anfang Oktober gelang Decolonize ein erfolgreicher Schritt. An verschiedenen Orten in Deutschland blockierten sie Kohleinfrastruktur. In Hamburg blockierten 200 AktivistInnen den Zugang zum Kraftwerk Moorburg mit Kanus. In Nordrhein-Westfalen störten AktivistInnen mit der Besetzung eines Krans den Betrieb des Steinkohlekraftwerks Lünen und organisierten gemeinsam mit Fridays for Future eine Fahrraddemo in Dortmund. Das Klimapaket beweist wieder, dass die Bundesregierung lieber kapitalistische Interessen bedient, als Antworten auf die bevorstehende Klimakatastrophe zu finden, sagt Aktivistin Jennifer Schneiders aus Hamburg. Und es ist unsere Verantwortung, uns dem mutigen Widerstand in den Abbauregionen anzuschließen und hier den sofortigen Kohleausstieg zu fordern, ergänzt ihre Mitstreiterin Lina Ottner. Die BewohnerInnen um El Cerrejón werden diese Worte sicher gern hören. Das war der linke Medienspiegel im Dezember. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org. Und fürs nächste Jahr hätten wir einen Terminvorschlag, und zwar den 7.01.2020 um 14 Uhr Hauptbahnhof Dessau, die Gedenkdemonstration an Urijalos 15. Todestag. Thank you. Thank you.